Die säkuläre Judenheit ist erstmals verantwortlich für Satans Werk. Es hat sich in der Judenheit ein Wandel vollzogen, der ihr nahes Ende ankündigt. Solange sie wirklich an Jahwe glaubte, konnte sie die Verantwortung für Satans Werk auf Gott projizieren und dadurch sich selbst unbeschwert für eine sittlich gesonnene, weil gottesfürchtige Menschheit halten. Die von Atzmon zutreffend diagnostizierte Selbstvergottung aber beraubt die Judenheit dieser Entlastungsmöglichkeit. Der sich auftürmende Hass der Völker gegen die Juden ist von diesen nicht mehr neutralisierbar. Die ihnen überall entgegenschlagende Verachtung scheuert jetzt ihre Seelen wund. Die Judenheit wird selbst zum Scheusal. Es ist das die jüdische Version der Hereinnahme des jenseitigen Gottes, hier Satans, in die eigene Existenz. Die ideologischen Hüllen fallen. Weder der liebende Gott noch Satan sind jenseitige Wesenheiten. Es wird bewusst, dass sie sich in der daseienden Welt als einverleibte Geister in realem Kampf gegenüberstehen. Judenheit und deutsches Volk sind die kämpfenden Heerscharen. Der Sieg gehört jener Seite, die für die Wirklichkeit der Freiheit die Idee des Geistes streitet. Denn das ist es, was letztlich alle wollen. Ich möchte die Annahme nicht ausschließen, dass Gilad Atzmon als Jude das Opfer der jüdischen Kriegspropaganda geworden ist. Mit dieser Einstellung entkomme ich der Überzeugung, dass er der gerissenste unter den gerissenen jüdischen Schwindlern ist, frei nach Arthur Tribitsch. Diese drängt sich dem auf, der seine hier erörterte Fehlleistung näher untersucht. In der Darstellung seiner Kategorisierung der Judenheit stechen die der zweiten Kategorie gewidmeten drei Sätze hervor, Zitat. Die zweite Kategorie ist gleichfalls recht unschuldig. Man kann seine Herkunft und Abstammung nicht auswählen. Ethisch Gesinnte würden darin übereinstimmen, dass Menschen respektiert und gleich behandelt werden müssen, ungeachtet ihrer Herkunft oder ihres rassischen und ethnischen Hintergrundes. Zitat Ende. Hier ist die Welt auf den Kopf gestellt, und Atzmon scheint es nicht zu merken. Diese Dimension der menschlichen Existenz bleibt bei Atzmon gänzlich ausgeblendet. Für ihn sind Menschen nicht als Geistwesen unterschiedlich zu bewerten, sondern wie Vieh unter den Gesichtspunkt der Nützlichkeit zu zwingen. Als Nutzvieh, vergleiche Talmud Baba Batra Folio 114b, sind sie willkommen, ohne Ansehen ihrer Herkunft, ihres rassischen und ethnischen Hintergrundes, denn ihre Existenz unterliegt unterschiedslos dem Formwandel zu Gold in jüdischen Schatzkammern. Und für Juden zählt nur das. Die christliche Ethik, und nur über diese spreche ich, ist im christlichen Abendland von der Judenheit längst zum süßlichen Aroma der allgegenwärtigen Heuchelei verdünnt. Ihr Einspruch gegen das steinerne Herz des Kapitals ist im Moralinbad der Medienkultur ertränkt. Kein geringerer als der Jude Karl Marx aber hat die Echtheit dieses Gemäldes durch die Analyse des Kapitals beglaubigt. Das Kapital als solches ist die absolute Form des Völkermordes. Und es fehlt nicht an drastischen Schilderungen dieses Sachverhalts aus der Feder der jüdischen Meisterdenker, zum Beispiel in Marxens Kapital. Zitat: Manch Kapital, das heute in den Vereinigten Staaten ohne Geburtsschein auftritt, ist erst gestern in England kapitalisiertes Kinderblut. Zitat Ende. Die grauenhaften Einzelheiten dieses Völkermordes, wie sie zuerst im England des 18. Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung sichtbar geworden sind, hat Friedrich Engels in seiner Schrift »Zur Lage der arbeitenden Klasse in England« beschrieben. Die herrschenden Kreise Großbritanniens reagierten darauf erst, als das einfache Volk durch die kapitalistische Fron in seiner körperlichen Substanz so schwer beschädigt war, dass nicht mehr genügend kräftige Männer als Matrosen für die englischen Kriegs- und Handelsflotten rekrutiert werden konnten und damit Großbritanniens Weltgeltung auf dem Spiele stand. Juden sind nicht wegen ihrer Herkunft oder ihres rassischen und ethnischen Hintergrundes von uns zu unterscheiden, zu diskriminieren, sondern insoweit sie durch ihr vom Mosaismus motiviertes Schadverhalten eine Gefahr sind, vor der wir uns schützen müssen. Juden als solche sind zweifellos unschuldig. Wir sind in einen Krieg mit ihnen verwickelt, nicht um eine Schuld zu sühnen, sondern um frei zu sein und das deutsche Volk, uns sowie unsere Nachkommen, vor Schaden zu bewahren. Um uns in der Judenfrage richtig zu orientieren, müssen wir weg von der Dämonisierung des Feindes und dem Gefühlskanon der moralischen Geschichtsbetrachtung. Vor allem müssen wir uns freihalten von der jüdischen Krankheit, dem Hass. Und wir müssen hellwach auf der Hut sein, denn es ist nicht so leicht, das jüdische Gift, das uns zersetzt, als solches wahrzunehmen. Auch ein Gilad Atzmon pumpt es in unsere Adern, wahrscheinlich ohne sich dessen bewusst zu sein. Die Söhne des Bundes, B'nai B'rit, können mit ihm zufrieden sein. Er rettet Jahwe, indem er die Judenfrage auf den minoritären Zweig des jüdischen Weinstocks, die Zionisten, reduziert. Wir werden schon bald erleben, wie man diesen mit großem Gepränge abhaut und ins Feuer wirft, den Staat Israel preisgibt und vorgaukelt, dass die Judenfrage damit ihre Endlösung erfahren habe. Der große Rest der Judenheit wird sich dann mit neuem Elan als harmlos ausgeben und beanspruchen, so weitermachen zu dürfen wie bisher. Um mit diesem Anspruch durchzukommen, wird die zionistische Judenheit von Atzmon bis hin zu einer Gleichsetzung mit dem deutschen Nationalsozialismus wie folgt für den Abschuss präpariert. Zitat: Alles dreht sich um Verpflichtung, und zwar um eine, die mehr und mehr Juden in eine obskure, gefährliche und unethische Verschworenengemeinschaft hineinzieht. Die dritte Kategorie ist problematisch. Ihre Definition mag für einige hetzerisch klingen. Und doch war dies bizarrerweise genau die Formulierung, die am Vorabend des 20. Jahrhunderts Chaim Weizmann, prominenter Zionist und späterer erster israelischer Präsident, wählte. Zitat: Es gibt keine englischen, französischen, deutschen oder amerikanischen Juden, sondern nur Juden, die in England, Frankreich, Deutschland oder Amerika leben. Zitat Ende. Mit nur wenigen Worten gelang Weizmann die grundsätzliche Definition des Wesens von Jüdischkeit. Sie ist im Grunde eine Primäreigenschaft. Man mag wohl ein Jude sein, der in England wohnt, ein Jude, der Violine spielt, oder sogar ein antizionistischer Jude sein. Vor allem anderen aber ist man Jude. Und genau dies ist die Idee, die von der dritten Kategorie vermittelt wird. Es geht ihr dabei um die Sicht auf Jüdischkeit als Schlüsselelement und Fundamentalcharakteristikum persönlichen Seins. Jede sonstige Qualität ist demnach zweitrangig. An der Verbreitung genau dieser Botschaft waren die frühen Zionisten interessiert. Für Weizmann war Jüdischkeit eine einzigartige Qualität, die den Juden von der Assimilation oder dem Aufgehen in der Menge abhielt. Der Jude würde immer ein Fremder bleiben. Dieser Gedankengang zeigt sich in den meisten frühen zionistischen Schriften. Unnachgiebig bestand er, Weizmann, darauf, dass eine Assimilation aufgrund der biologischen Konditioniertheit unmöglich wäre. Folgendes hatte er über den deutschen Juden zu sagen. Zitat: Ein unter Deutschen aufgewachsener Jude mag deutsche Gebräuche und deutsche Wörter übernehmen. Er mag von diesem deutschen Medium wie einer Flüssigkeit gänzlich durchtränkt sein, aber der Kern seiner spirituellen Struktur wird stets jüdisch bleiben, da sein Blut, sein Körper, sein physisch-rassischer Typus jüdisch sind. Zitat Ende. Aus Wladimir Jabotinsky, Ein Brief über Autonomie, 1904. Diese rassistischen Ideen gingen dem Narzissmus zeitlich voraus. Jabotinsky war damit nicht allein. Sogar der jüdische Marxist Bär Borochow, welcher die jüdische Verfasstheit mit historischen und materiellen Umständen in Verbindung bringt, empfahl eine besondere Abhilfe speziell für jüdische Menschen. Den jüdischen Nationalismus, eine Ideologie, nach der Juden in der Praxis einer proletarischen Aktivität nachgehen, nämlich der Produktion, jedoch ihre nationalen und kulturellen Symptome weiterhin bewahren. Jabotinsky rief zunächst die militärische Untergrundorganisation Haganah mit ins Leben, 1931 die radikale Irgun. Deren Kämpfer verbreiteten jedoch bald durch Terroranschläge gegen Araber und die britische Mandatsmacht Angst und Schrecken. Borochow sondert Juden von der internationalen proletarischen Revolution ab. Warum tut er dies? Weil Juden einzigartig jüdisch sind, zumindest neigen die Zionisten zu diesem Glauben. Der Zionist ist in erster Linie und vor allem ein Jude. Er kann nicht einfach nur ein gewöhnlicher britischer Bürger sein, der zufällig jüdischer Abstammung ist. Er ist vielmehr ein Jude, der in Großbritannien lebt. Er ist ein Jude, der Englisch spricht. Er ist ein Jude, der vom Nationalen Gesundheitsdienst Leistungen bezieht. Er ist ein Jude, der nun hier mal auf der linken Straßenseite fährt. Obwohl britisch von Geburt, ist er nach eigener Wahl auch der ultimativ andere. Zitat Ende. Der Begriff Satan ist es, der ultimativ andere zu sein. Sein Kampf um Anerkennung ist der Krieg mit einem anderen, ein Kampf auf Leben und Tod. Das politische Projekt des Zionismus ist von Anfang an nur eine Transitstation zur jüdischen Weltherrschaft. Um das zu begreifen, genügt ein Blick in die Protokolle der Weisen von Zion. Die Judenheit erfreut sich hier der kräftigen und nachhaltigen Unterstützung aus dem vermeintlich nationalen Lager der Deutschen, in dessen Publizistik die Judenfrage, wenn überhaupt, stets als das Zionismusproblem abgehandelt wird, nach dem Motto: Wir sagen ja nichts gegen die Juden, wir kritisieren lediglich die Zionisten. In Klammern, diesen Trick hat die Ostblock-Propaganda zu Stalins Zeiten erfunden. In der deutschen Wehrmacht nannte man das Feigheit vor dem Feind. In gewisser Weise nimmt Gilad Atzmon die Züge einer tragischen Gestalt an. Er schien begriffen zu haben, dass die Wahrheit nur in der Innenansicht des Geistes auf sich selbst erkannt werden kann. Bei der Durchführung dieses Prinzips im Gegenstand seiner Untersuchung scheitert er aber schon mit den ersten Schritten, indem er sich wieder auf den Standpunkt eines externen Beobachters begibt. Besonders peinlich ist es, dass er sich seinen Gegenstand, auf den er die Außenansicht zu richten gedenkt, quasi vor unseren Augen ohne jede Scham zurechtbiegt. Und er verbindet sich die Augen, um sagen zu können, hier ist nichts zu sehen. Er sucht nicht nach Entscheidungen des Weltjudentums, sondern nach zionistischen Entscheidungen. Wir lesen, Zitat, offensichtlich geht es bei Zionismus gar nicht um Israel. Israel ist lediglich ein unbeständiger territorialer Aktivposten, der mit Gewalt von einer aus Hebräisch sprechenden Juden der dritten Kategorie bestehenden Einsatztruppe gehalten wird. Es gibt in der Tat kein geografisches Zentrum des zionistischen Unternehmens. Es lässt sich schwer feststellen, wo zionistische Entscheidungen getroffen werden. In Jerusalem? In der Knesset? Im Büro des israelischen Premierministers? Beim Mossad? Oder vielleicht in den Geschäftsräumen des ADL in Amerika? Es könnte auch in Bernie Madoffs Büro oder irgendwo sonst an der Wall Street sein. Zitat Ende. Wir sollen seiner apodiktischen Behauptung folgen. Zitat: Es besteht natürlich durchaus die Möglichkeit, dass es einen Entscheidungsprozess überhaupt gar nicht gibt. Es ist mehr als nur wahrscheinlich, dass Juden kein Zentrum oder Hauptquartier besitzen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sie sich ihrer besonderen Rolle innerhalb des gesamten Systems nicht bewusst sind, so wie ein Organ kein Bewusstsein von seiner Rolle innerhalb der Komplexität des Organismus hat. Zitat Ende. Will er uns für dumm verkaufen? Oder hat es sich noch nicht zu ihm herumgesprochen, dass das jüdische Volk ein Volk ohne Territorium, ohne förmliche Verfassung seiner Willensbildungs- und Willensdurchsetzungsorgane, ohne Staatsapparat und ohne Armee ist und dennoch als Volk in der Welt ist und diese dominiert? Dieses Volk, wie es sich uns darstellt, ist gar nicht anders zu denken als eine politische Einheit durch effektive Führung. Führung ist vermittelt durch Bewusstsein und ist Wille. Was uns dagegen Atzmon als Erklärung anbietet, ist blanker Unsinn. Er reiht sich damit ein in die Phalanx derer, die uns einreden wollen, dass es ein jüdisches Volk eigentlich ja gar nicht gäbe. So Michel Friedmann in seinem Wortwechsel mit mir in München vom 4. Oktober 2007. Atzmon erweist sich hier zudem als extremer Biologist, in dessen Denken der Geist als metabiologischer Organismus, das heißt als Selbstbewusstsein, nicht existiert. Er offenbart sich wie folgt, Zitat: Kein einziger Akteur in dem Kollektiv ist mit der Vorgehensweise des Kollektivs vollständig vertraut. Er oder sie kennt nur seine oder ihre persönliche, begrenzte Rolle, Funktion oder Aufgabe in demselben. In Klammern, das ist ein typischer Trugschluss, der sich der Außenansicht verdankt. Anmerkung von Horst Mahler. Weiter im Zitat. Dies ist wahrscheinlich die größte Stärke der zionistischen Bewegung. Sie transformiert den jüdischen Tribalmodus in ein kollektives, funktionierendes System. Zitat Ende. So ist Atzmon, sicherlich ohne Absicht, dabei behilflich, dass sich Satan abermals verkrümelt. Weiter im Zitat. Die Sicht auf den Zionismus als einen Organismus würde zu einem größeren Wechsel unserer Perspektive auf die derzeitigen Weltgeschehnisse führen. So sind zum Beispiel die Palästinenser nicht nur Opfer der israelischen Besatzung, sie sind de facto auch Opfer einer einzigartigen globalen politischen Identität, nämlich derjenigen der Vertreter der dritten Kategorie, die das heilige Land in einen jüdischen Bunker verwandelten. Die Iraker sind angemessener als Opfer jener Infiltration der dritten Kategorie innerhalb der britischen und amerikanischen Regierungsapparate zu betrachten, denen die Transformation der amerikanischen und britischen Armeen in eine zionistische Eingreiftruppe gelang. Die muslimische Welt sollte als Versuchsobjekt dieser dritten Kategorie gesehen werden. Die Ideologie des moralischen Interventionismus zur neuen westlichen Expansionismusbibel zu erheben. Amerikaner und Briten, sowie in einem gewissen Maße der Westen insgesamt, leiden unter Finanzturbulenzen, die als Kreditklemme bekannt sind. Sie ließe sich auch als Zionklemme deuten. Zitat Ende. Das ist nun überdeutlich. Was er uns sagen will, ist: Nicht ich war's, die Zionisten waren es. Also lasst mich, den harmlosen und unschuldigen Juden der Kategorie 2, gehen. Atzmon hat sich aber auch in diesem Zusammenhang verdient gemacht bei der Aufdeckung der Fähigkeit der Weltjudenheit zu verdeckter Kriegsführung gegen ihre Wirtsvölker. Er hat das überaus wichtige Zeugnis des Weltgeistes in Erinnerung gerufen und in einen fruchtbaren Zusammenhang gestellt, das durch den desertierten Mossad-Agenten Viktor Ostrowski auf uns gekommen ist. Atzmon zitiert ihn wie folgt. Zitat: Ein Wohnsitz in Zion ist nur eine Möglichkeit, die die zionistische Philosophie bietet. Um richtiger Zionist zu werden, muss man nicht herumwandern. Manchmal ist es tatsächlich besser, genau dort zu bleiben, wo man ist. Lassen Sie uns nachlesen, was Viktor Ostrowski, ein desertierter ehemaliger Mossad-Agent, uns über jüdische Bruderschaft erzählt. Zitat: Am nächsten Tag hielt Ran S. einen Vortrag über die Sayanim, einen einzigartigen und wichtigen Bestandteil der Vorgehensweise des Mossad. Sayanim, Helfer, müssen zu 100% jüdisch sein. Sie leben im Ausland und, obwohl sie keine israelischen Bürger sind, werden viele von ihnen über ihre Verwandten in Israel kontaktiert. Zum Beispiel könnte ein Israeli mit einem in England lebenden Verwandten gebeten werden, einen Brief des Inhalts zu schreiben, dass der Überbringer des Schreibens eine Organisation vertrete, deren Hauptanliegen ist, die Rettung jüdischer Menschen in der Diaspora zu unterstützen. Ob der britische Verwandte wohl irgendwie helfen könnte? Es gibt Tausende von Sayanim in der ganzen Welt. Allein in London sind 2000 von ihnen aktiv und weitere 5000 stehen auf der Liste. Sie spielen viele unterschiedliche Rollen. Ein Autosayan zum Beispiel, der einen Autoverleih betreibt, könnte dem Mossad bei der Anmietung eines Wagens helfen, ohne die üblichen Dokumente ausfüllen zu müssen. Ein Wohnungssayan würde, ohne Verdacht zu erregen, eine Unterkunft ausfindig machen. Ein Banksayan könnte einem Geld beschaffen, wenn man es mitten in der Nacht brauchte. Ein Arztsayan würde einen ohne Meldung an die Polizei versorgen und so weiter. Die Idee ist, über ein Reservoir an Personen zu verfügen, die bei Bedarf zur Verfügung stehen und Dienste erbringen können, doch aus Loyalität zur Sache Schweigen darüber bewahren. Nur die Kosten werden ihnen erstattet. Sayanim gehören zur dritten Kategorie. Es sind Menschen, die sich in erster Linie als Juden sehen. Der Sayan ist eine Person, welche die Nation, deren Bürger er ist, aus Hingabe an die Idee einer clanhaft verschworenen Bruderschaft verraten würde. Während sich der Zionismus in seinen Anfangstagen als Versuch präsentierte, die Juden der Welt nach Zion zu bringen, wurde es der zionistischen Führung in den letzten 3 Jahrzehnten klar, dass Israel von der Weltjudenheit und insbesondere von der jüdischen Elite profitieren würde, wenn sie genau dort blieben, wo sie sind. Paul Wolfowitz, Rahm Emanuel, Lord Levy und David Aranovich erwiesen sich für die zionistische Sache dadurch effektiver, dass sie dort blieben, wo sie sind. Zitat Ende. Fußnoten: Paul Dundas Wolfowitz ist ein führender Neokonservativer, war stellvertretender Verteidigungsminister der USA und ein Hauptbeteiligter bei der Ausarbeitung der Kriegspolitik von Präsident Bush Senior gegen den Irak. Rahm Israel Emanuel, ehemaliger Stabschef des Weißen Hauses unter Präsident Barack Obama, diente von 1993 bis 1998 als Chefberater von Präsident Bill Clinton. Michael Abraham Levy war der wichtigste Spendeneintreiber für die Labour Party Großbritanniens. Als langjähriger Freund von Premierminister Tony Blair diente er diesem als dessen Sonderbotschafter für den Mittleren Osten. David Aronovich wirkte als britischer Autor und Rundfunkjournalist. Als regelmäßiger Kolumnist für die Times und den Jewish Chronicle war er einer der wenigen Befürworter des Zweiten Irakkrieges in Großbritannien. Ende der Fußnoten. Zionismus – ein globales Netzwerk. Ich zitiere weiter aus Atzmons Buch. Zitat: Der Zionismus ist keine koloniale Bewegung mit Interesse an Palästina, wie einige Gelehrte behaupten. In Wirklichkeit handelt es sich beim Zionismus um eine globale Bewegung, die von einer einzigartigen tribalen Solidarität der Angehörigen der dritten Kategorie untereinander gespeist wird. Zionist zu sein bedeutet, mehr als alles andere zu akzeptieren, dass man in erster Linie Jude ist. Ostrowski fährt fort: Somit steht ein risikofreies Rekrutierungssystem zur Verfügung, das tatsächlich ein Reservoir von x Millionen jüdischer Menschen liefert, das man außerhalb seiner eigenen Grenzen anzapfen kann. Es ist viel leichter, mit dem zu arbeiten, was vor Ort verfügbar ist, und Sayanim bieten überall unglaubliche praktische Unterstützung. Was wir hier erleben, ist ein außerordentlicher Grad von Solidarität. Aber Juden sind weit davon entfernt, eine einzelne Rasse zu bilden. Wenn es also nicht um rassische Solidarität per se geht, was ist es dann, das den Sayan dazu bewegt, das Risiko jahrelanger Gefängnishaft auf sich zu nehmen? Was dachte sich der israelische Spion Jonathan Pollard, als er an seinem Land Verrat beging? Was geht in den angeblich 2000 Sayanim in London vor, wenn sie ihre Königin oder ihren Nachbarn betrügen? Was ging in Paul Wolfowitz vor, als er die Strategie entwarf, mit der sein Land die letzten Zellen arabischen Widerstandes gegen Israel vernichten sollte? Ich halte Ostrowskis Zeugnis für einen zuverlässigen Bericht. Wie wir wissen, setzte die israelische Regierung alle möglichen Mittel ein, um die Veröffentlichung seines Buches zu verhindern. In einem Radiointerview erzählte Joseph Lapid, seinerzeit bedeutender israelischer Kolumnist, der Welt ganz offenherzig, was er über Ostrowski dachte. Zitat: Ostrowski ist der verräterischste Jude der modernen jüdischen Geschichte und er hat keinerlei Recht zu leben, sofern er nicht bereit ist, nach Israel zurückzukehren und vor Gericht gestellt zu werden. Zitat Ende. Valerie Pringle, die Journalistin am anderen Ende der Leitung, fragte Lapid: Meinen Sie, dass das, was Sie soeben sagten, eine verantwortungsvolle Äußerung war? Lapid: Aber ja, ich glaube das ganz und gar. Und unglücklicherweise kann der Mossad nichts tun, da wir unsere Beziehungen zu Kanada nicht gefährden können. Aber ich hoffe, es wird einen anständigen Juden in Kanada geben, der es für uns erledigt. Pringle: Das hoffen Sie. Sie könnten mit seinem Blut an Ihren Händen leben? Lapid: Oh nein, es ist... Nur, es wird nicht sein Blut an meinen Händen sein. Es wird Gerechtigkeit an einem Mann geübt, der das Schrecklichste tut, was sich ein Jude nur denken kann. Und zwar verkauft er den jüdischen Staat und das jüdische Volk für Geld an unsere Feinde. Es gibt absolut nichts Schlimmeres, was ein menschliches Wesen tun kann, sofern er überhaupt ein menschliches Wesen genannt werden kann. Dialogende. Lapid, später Mitglied in Sharons Kabinett, macht es sehr klar: Jude zu sein ist eine tiefe Verpflichtung, die weit über jede rechtliche oder moralische Ordnung hinausgeht. Ersichtlich ist Jüdischkeit für Lapid kein spiritueller oder religiöser Status, es ist eine politische Verpflichtung. Es ist eine Weltsicht, die für jeden, auch den allerletzten Juden auf diesem Planeten, gilt. Wie er sagt: Der Mossad kann Ostrowski nicht töten. So ist es nur an einem anständigen Juden in Kanada, den Job zu erledigen. Hier äußert ein israelischer Journalist und späterer israelischer Justizminister die ungeheuerlichste Ansicht. Er ermutigt einen Mitjuden, im Namen der jüdischen Bruderschaft einen Mord zu begehen. Kurzum: Nicht nur bestätigt Lapid damit Ostrowskis Bericht über die Welt der Sayanim, er bestätigt auch Weizmanns Ansicht, dass es von zionistischem Gesichtspunkt aus keine kanadischen Juden, sondern nur Juden in Kanada gibt. Er erklärt jedoch auch, dass ein in Kanada lebender Jude zum Mörder werden und damit demjenigen dienen würde, was er als jüdische Sache ansieht. In zionistischen Augen ist Jüdischkeit ein international operierendes Netzwerk. In seinem Buch bezeichnet Ostrowski dies als rassische Solidarität. Ich nenne es Bruderschaft der dritten Kategorie. Auch Weizmann spricht von Zionismus. Aber mit all dem ist ein und dasselbe gemeint. Alles dreht sich um Verpflichtung, und zwar um eine, die mehr und mehr Juden in eine obskure, gefährliche